Finger weg, das ist mein Kasten. Ein Bier. Auf geht's, jetzt zählen wir. Zwei Bier. Kein Alkohol spüren wir. Drei. Ging extrem schnell vorbei, wir machen lustig weiter. Vier. Zwei Liter haben wir. Fünf Bier. Doch weiter trinken wir. Vier, die Flöre läuft und schmeckt, die Zunge ist gelöst. Jetzt konversieren wir, über alles diskutieren wir. Keine andere Meinung sortieren wir, den anderen attackieren wir. Gemeinsam saufen wir, wenn's nötig ist, dann raufen wir. Zwischendurch auch mal einen harten Schnaps, sonst konsumieren wir Bier. Find ich nicht übertrieben, ja. Noch lang nicht Schicht im Schach, ja, nur laute Musik freuen, wir sind bereit zu tanzen, ja. Das war's mit gerade stehen, ja. Gelegentlich stürzen wir, ja. Das Tanzbein schwingen wir, Promo tanzen ab dafür, go! Stramm. Der Kreislauf bricht zusammen, die Pestaltik gibt die Arbeit auf. Untersuchen uns seinen Lauf. Von nun an schwächeln wir, ansonsten kollabieren wir. Für heute kapitulieren wir, schon morgen trinken wir wieder Bier. Der große Hacke stramm, der Kreislauf bricht zusammen. Pestaltik gibt die Arbeit auf, untersuchen uns seinen Lauf. Von nun an schwächeln wir, ansonsten kollabieren wir.